Es war mir ein Herzensanliegen, den Zusammenhalt unserer Gesellschaft zu stärken. Aquí comienza Niemandsland. Ich habe in meinen Ämtern stets rechtlich korrekt mich verhalten. Un programa sobre la actualidad alemana. Ich habe Fehler gemacht, aber ich war immer aufrichtig. En Radio Contrabanda, 91.4 de la FM. Tatsächlich ist es eine Stärke unseres Rechtsstaats, dass er jeden gleich behandelt, welche Stellung auch immer er einnimmt. Guten Morgen. Ein sonniger Tag hier im Herzen Barcelonas, ein milder, sonniger Wintermorgen. Ich begrüße alle Hörerinnen und Hörer zu einem neuen Programm von Niemandsland. Wie immer zwei Stunden kompakt mit Musik, Informationen, Hintergründen und manchmal auch Humor und Klamauk. Aber auch mit viel Ernstem. Niemandsland. Auch live im Internet unter www.contrabanda.org. Niemandsland ist eine Sendung für Leute hier in Barcelona, die an deutscher Sprache, Kultur, Politik und Geschichte interessiert sind. Wir sind Teil des Projekts Contrabanda FM, ein freies Radio, selbstverwaltet, selbstfinanziert und kommerzfrei. Eine freie Stimme in einer immer weniger freien Welt. Gegen die Frauen. Nie wurde so viel vergewaltigt wie im Zweiten Weltkrieg. Bekannt sind vor allem die Gräuel der Japaner und Russen. Aber auch Wehrmachtssoldaten machten Jagd auf Frauen. Lass uns ein bisschen Spaß haben, befahl der Offizier der japanischen Armee dem Mädchen. Du siehst hübsch aus. Dann zeigte er ihm sein Geschlecht. Ich fürchtete mich so. Er nötigte mich, mich auf den Boden zu legen und verletzte mich mit seinem Bajonett. Er zog mir die Hose aus und vergewaltigte mich, bis ich blutete. Die Szene, die die Koreanerin Kim Jung-suk im Dezember 2000 vor einem inoffiziellen Kriegsverbrechertribunal in Tokio schilderte, könnte sich so oder so ähnlich auch in Weißrussland abgespielt haben, oder in Frankreich, oder in Deutschland. Niemals seit dem 30-jährigen Krieg wurden in einem Waffengang so viele Frauen und Mädchen vergewaltigt wie im Zweiten Weltkrieg. Millionen mussten bekennen, wie deutsche Frauen damals verschämt sagten. Zehntausende starben an den Folgen, wurden umgebracht oder begingen Selbstmord. Allein Soldaten der Roten Armee missbrauchten schätzungsweise 2 Millionen deutsche Frauen. Viele mehrfach. Japanische Soldaten verschleppten schätzungsweise 200.000 Mädchen und Frauen aus ostasiatischen Ländern an die dortigen Kriegsschauplätze, wo sie als Trostfrauen, als Sexsklavinnen, jahrelang ausgebeutet wurden. Oft waren die Opfer noch Kinder, wie Kim Jung-suk. Bis zu 40 Freier hatte die damals 12-Jährige täglich zu ertragen. Einer brach ihr dabei den Arm. Während über die Gräueltaten der Russen und Japaner erste Untersuchungen vorliegen, gibt es zu den Übergriffen der westlichen Alliierten bisher wenig wissenschaftliches Material. Nur 487 Vergewaltigungsprozesse zwischen März und April 1945 sind bei den 1,6 Millionen US-Soldaten in Deutschland aktenkundig. Über Belästigungen von Frauen durch die Briten liegen keine Berichte vor. Den schlechtesten Ruf unter den Westalliierten erwarben sich die Franzosen. Bei der Einnahme von Stuttgart und Pforzheim etwa kam es zu Massenvergewaltigungen. Im württembergischen Freudenstadt missbrauchten französisch-marokkanische Besatzungssoldaten Bewohnerinnen des Ortes tagelang. Und die Lanzer der Wehrmacht, wie hielten sie es mit der von ihnen geforderten Manneszucht? Dass Angehörige der SS Frauen nicht verschonten, ist bekannt. Die Wehrmacht dagegen galt lange Zeit als sauber. Eine neue Studie der Historikerin Birgit Beck weist jetzt nach, dass auch Soldaten der Wehrmacht an Verbrechen gegen Frauen beteiligt waren. Doch bis heute ist nicht erforscht, wie viele der Frauen, die in den rund 500 Wehrmachtbordellen arbeiteten, dazu von den Deutschen gezwungen wurden. Augenzeugen berichteten in einem Dokumentarfilm »Frauen als Beute«, dass Russinnen und Jüdinnen etwa aus Konzentrationslagern, aber auch von der Straße weg in die Soldatenpuffs im Osten verschleppt wurden. Auch auf dem westlichen Kriegsschauplatz ist Zwangsprostitution nachweisbar. So wurden Französinnen aus Internierungslagern in Wehrmachtsbordelle gebracht und zur Prostitution gezwungen. Für Beck ist dies ein Beleg dafür, dass sexuelle Gewalt bei der deutschen Armee institutionalisiert war. Für ihre Studie hat die Wissenschaftlerin Prozessakten der Militärgerichte ausgewertet. Danach kam es in allen besetzten Ländern zu Vergewaltigungen. In Polen, in der Sowjetunion, aber auch in Frankreich oder Italien. Aktenkundig sind Einzel- sowie Gruppenvergewaltigungen. Die Opfer wurden mit Waffen bedroht, geschlagen, getreten. Morde sind hingegen kaum dokumentiert. In nur 2 der von Beck untersuchten Verfahren ging es um Sexualdelikte mit anschließendem Mord. Unklar sei aber, so Beck, ob es tatsächlich nur so wenige waren. Verdächtig ist die vergleichsweise kleine Zahl an Verurteilungen. Von den über 17 Millionen Wehrmachtssoldaten wurden bis 1944 gerade mal 5.349 wegen Sittlichkeitsverbrechen bestraft. Insgesamt aber wurden Militärurteile gegen rund 1,3 Millionen Wehrmachtsangehörige gefällt, etwa wegen Fahnenflucht oder Selbstverstümmelung. Beck nimmt an, dass die geringe Zahl der geahndeten Sexualdelikte wenig über deren tatsächliches Ausmaß aussagt. Vielmehr sei Notzucht entweder gar nicht angezeigt worden oder sie habe in den Augen der Militärrichter nur eine untergeordnete Rolle gespielt, vermutet die Historikerin. Dass Übergriffe gegen Frauen im Besatzungsalltag häufiger vorkamen, als die Aktenlage suggeriert, legen Indizien nahe. So fühlte sich der Oberbefehlshaber der 14. Armee schon im September 1939 genötigt, seine Kommandeure nach dem Überfall auf Polen zu drängen, gegen die Misshandlung Wehrloser und gegen Vergewaltigungen einzuschreiten. Im September 1941, die Wehrmacht stand tief in der Sowjetunion, klagte auch Generalfeldmarschall Günther von Kluge in einem Befehl zur Aufrechterhaltung der Manneszucht über die Zunahme von Vergewaltigungen. Ein wesentlicher Faktor für die geringe Zahl der Verurteilungen dürfte der Gerichtsbarkeitserlass Barbarossa gewesen sein. Auf Anordnung Hitlers herrschte seit dem 13. Mai 1941 kein Verfolgungszwang mehr für Handlungen, die Angehörige der Wehrmacht gegen feindliche Zivilpersonen begehen. Der Erlass erklärte alle Zivilisten für vogelfrei. Wie wenig die Militärjustiz gewillt war, Gewalt gegen Frauen hart zu ahnden, zeigt der Prozess gegen einen Obergefreiten, der wegen Vergewaltigung einer jungen Russin angeklagt war. Der Richter verurteilte den Mann wegen Notzucht zu 18 Monaten Gefängnis. Eine schärfere Strafe sei nicht nötig, da keine besondere Schädigung des Ansehens der deutschen Wehrmacht vorliege. Die Milde war verordnet. Schon 1940 befahl der Oberbefehlshaber des Heeres, General Walter von Brauchitsch, Soldaten, die bei der Vergewaltigung eine Waffe benutzt hatten, seien nicht als Gewaltverbrecher zu bestrafen. Harte Urteile seien grundsätzlich nur bei schwerer Schädigung der Manneszucht angemessen. Entschuldigend führte der General aus: Das Leben unter völlig veränderten Bedingungen, starke seelische Eindrücke und zuweilen auch übermäßiger Alkoholgenuss führen zu gelegentlichem Wegfall von sonst vorhandenen Hemmungen bei bisher bewährten und einwandfreien Soldaten. Wie bei allen Armeen kam es auch bei den Deutschen zu Gruppenvergewaltigungen, laut Gerichtsakten in einem Drittel der untersuchten Fälle. Für Rolf Pohl, Sozialpsychologe an der Universität Hannover, spiele dabei eine verdrängte Homosexualität eine Rolle. Die enge Kameradschaft zu Pohl wecke regelmäßig auch homoerotische Sehnsüchte. Bei Orgien in der Gruppe könnten die Männer dann beide Seiten des tabuisierten homosexuellen Potenzials, Wunsch und Abwehr, ausagieren. Viele Soldaten gaben auch schlicht dem Gruppenzwang bei den Vergewaltigungen nach. »Ich habe das Mädchen deswegen gebraucht«, führte ein Soldat vor dem Militärrichter zu seiner Entschuldigung an, »weil die anderen zu mir sagten, wenn wir sie schon gebrauchen, dann wollen wir sie auch alle gebrauchen.« In dem Film »Befreier und Befreite«, »Befreier« schreibt man B-E und dann wieder groß F-R-E-I-E-R, in dem Film also »Befreier und Befreite« von Helke Sander und Barbara Johr berichtet die Ärztin Renate Lutz über die Vergewaltigungen in Freudenstadt. Insgesamt 128 Mal, so Lutz, sei eine ihrer Patientinnen in einer Nacht missbraucht worden. Die Angabe stammte von Familienangehörigen. Das Opfer selbst war nach dem 15. Mal bewusstlos geworden. Auf die Qual der Vergewaltigung folgte für diese Freudenstädterin das Leiden an einer lebenslangen Ausgrenzung. Medizinerin Lutz: Sie war sehr schlecht angesehen im ganzen Dorf. Ein Schicksal, das Frauen in aller Welt teilen. Ob in Korea, in Russland oder Deutschland, eine vergewaltigte Frau gilt als geschändet und entehrt. Nicht selten verließen Männer ihre missbrauchten Frauen. Väter töteten ihre Töchter. Dies lag im Kalkül der Täter. Mit den Vergewaltigungen sollten auch die Männer getroffen werden. Die marokkanisch-französischen Soldaten, die sich in Freudenstadt tagelang an den Frauen vergingen, sollten damit die Vernichtung des Ortes Oradour vergelten. In dem französischen Dorf hatten Angehörige der Waffen-SS 642 Bewohner, darunter viele Kinder, im Juni 1944 ermordet. Auch anderswo war Rache ein wichtiges Motiv für besonders brutale Vergewaltigungsexzesse. So missbrauchten Wehrmachtsangehörige im Juli 1944 im Departement Ain in Südfrankreich massenhaft Frauen, um für französische Partisanenübergriffe Vergeltung zu üben. Und viele russische Soldaten, die in Ostpreußen, Pommern oder Berlin deutsche Frauen und Mädchen vergewaltigten, trieb der Wunsch nach Rache für die Verbrechen der Deutschen in der Sowjetunion an. Doch Vergeltung allein reiche als Erklärung für die Gräuel nicht aus, so der Publizist Anthony Beevor. Schließlich verschonten die Rotarmisten nicht einmal die eigenen Frauen. Ukrainerinnen, Russinnen und Weißrussinnen, die von den Deutschen zur Zwangsarbeit gepresst worden waren. Nacht für Nacht wurden etwa in der Stadt Bunzlau die 100 dort untergebrachten Heimkehrerinnen überfallen. »Ich habe meine Befreiung herbeigesehnt«, klagte eine, aber jetzt behandeln uns die eigenen Soldaten schlechter als die Deutschen. Manche Militärs haben einfache Begründungen für ihre Taten. Fjodor Zverev, ehemaliger Offizier der Roten Armee, erklärte in Sanders Film schlicht: Männer sind im biologischen Sinne sexueller als Frauen. Dafür können wir auch Beispiele aus der Tierwelt anführen. In allen Armeen war bei den Exzessen Alkohol im Spiel. Ihre russischen Peiniger, schreibt etwa die anonyme Tagebuchverfasserin von Eine Frau in Berlin, hätten erst ihre Hemmungen wegschwemmen müssen. Deshalb, so die Autorin, sollten beim nächsten Krieg, der mitten unter Frauen und Kindern geführt wird, vor dem Abzug der eigenen Truppen alle Weinlager in die Luft gesprengt und alle Bierkeller hochgejagt werden. Bloß weg mit Alkohol, solange Frauen in Greifweite des Feindes sind. Der Text wurde geschrieben von Annette Brot. Als ihr trunken war und hinunterschwamm von den Bächen in die größeren Flüsse, schien der Opal des Himmels halt wundersam, als ob er die Leiche begütigen müsse. Tang und Algen hielten sich an ihr ein, so dass sie langsam viel schwerer ward. Kühl die Fische schwammen an ihrem Bein, Pflanzen und Tiere beschwerten noch ihre letzte Fahrt. Und der Himmel ward abends dunkel wie Rauch und hielt nachts mit den Sternen das Licht in der Schwebe. Aber früh war er hell, damit es auch für sie noch morgen und Abend gebe. Als ihr bleicher Leib im Wasser verfaulet war, geschah es sehr langsam, dass Gott sie allmählich vergaß. Erst ihr Gesicht, dann die Hände und zuletzt erst ihr Haar. Dann ward sie aß in Flüssen mit viel. Das war gerade die Stimme von Frau Lotte Lenya. Davor hörten wir eine Reportage über das Thema Vergewaltigungen im Krieg, besonders im Zweiten Weltkrieg. Wie gesagt, noch nie wurden in der Geschichte der Menschheit dermaßen massenhaft Frauen vergewaltigt, wie im Zweiten Weltkrieg geschah. Zur Schande aller Armeen, nannten sie sich nun Unterdrücker oder Befreier, Nazis oder Demokraten. Alle haben vergewaltigt. Ja, mittlerweile auch hier im Studio. Werner, guten Morgen. Guten Morgen. Sehr milder, angenehmer, sonniger Wintermorgen hier im Zentrum der gräflichen Hauptstadt. Ja, ja, mit Macht geht's dem Frühling entgegen. Der Frühling schreitet voran. Aber nicht nur der Frühling, der nach dem Kalender, da braucht's ja noch 4 Wochen, aber ich habe so das Gefühl, nach dem arabischen Frühling kommt jetzt der europäische Frühling oder spanische Frühling. Vielleicht geht's morgen schon los bei der Großdemonstration. Erzähl kurz, welche Demonstration ist morgen angesagt? Ja, das sollten wir eigentlich alle 5 Minuten durchsagen, weil das ist wirklich eine wichtige, höchst wichtige Sache. Also morgen gibt es jetzt zum ersten Mal wieder eine richtig große Demonstration nach langer Zeit. Und zwar gegen die in erster Linie gegen die Arbeitsmarktreform, gegen die Kürzungen, den Sozialpakt. In allen großen Städten und auch kleineren Städten in Spanien morgen um 12 Uhr am Sonntag. Hier in Barcelona an der Plaza Catalunya. Und aufrufen tun also nicht nur die Mehrheitsgewerkschaften, Comisiones und UGT, sondern auch 100.000 andere Leute und Gruppierungen. Und also wir können es uns nicht leisten, zu solchen Sachen nicht hinzugehen. Und gut, kommen wir nachher nochmal drauf, ja, zu sprechen. Gut, kommen Sie massenhaft, kommt massenhaft, meine Damen und Herren, liebe Freundinnen und Freunde, zur Demo gegen die neuesten Unverschämtheiten der, könnte man schon sagen, der Unternehmerdiktatur, in die sich dieses Land so langsam verwandelt. Langsam, aber unaufhaltsam streben wir einer Diktatur zu. Der nächste Schritt wird dann sein, die Ferien abzubauen, Urlaub zu kürzen, dann auch vielleicht Hausarrest für gewisse Mitarbeiter, die Reiseverbot und was man sich alles noch so ausdenken kann. Da sind ja den Thinktanks der rechtsradikalen Unternehmerverbände keine Grenzen gesetzt. Ein Thema, das die deutsche Öffentlichkeit just in diesen letzten 2 Tagen beschäftigt, ist der Rücktritt von einem sauberen, eleganten Herrn, der vielleicht nach Gutenberg, dem Doktorarbeitsfälscher, sagen wir mal, der nächste ist, der nächste Hochstapler ist, der nächste Betrüger, der sich hochgearbeitet hat in die Spitzenfunktionen des Staates und der Regierung. Ein Mann, ein Günstling der Bussi-Bussi-Gesellschaft, der sich lieber von Finanzjongleuren und Filmsternchen umflattern ließ, als an die Menschen in seinem Land zu denken, die er angeblich repräsentiert. Seine windigen Affären hat er nicht aufgeklärt, sondern mit juristischen Winkelzügen immer mehr vernebelt. Staatsanwälte werden nun endgültig Licht in den Graubereich von Wolfs Welt bringen. Ja, sich von Macht, Geld und Glamour korrumpieren zu lassen, lohnt sich nicht. Das ist das Fazit der Aachener Zeitung nach dem Wolf-Rücktritt. Auch andere Medien gehen in den heutigen Pressestimmen mit dem Ex-Bundespräsidenten hart ins Gericht. Sie werfen ihm vor allem vor, nicht mit offenen Karten gespielt zu haben. Der letzte Schritt kam spät und geschah nicht mehr aus eigener Einsicht, sondern weil er unabwendbar war. Das sagt die Neue Ruhr, Neue Rhein-Zeitung. Die Aachener Zeitung sieht es so: Wolf ist nun lebendes Mahnmal für kommende Politikergenerationen. Leute, lasst euch nicht korrumpieren von Macht, Geld und Glamour. Irgendwann rächt es sich bitter. Das ist die Botschaft des Tages. Klingt sehr optimistisch. In der Frankfurter Allgemeinen ist Folgendes zu lesen: Gescheitert ist Wolf letztlich daran, dass er und seine Verteidiger, ob absichtlich oder nicht, Maßstäbe verschieben wollten. Was wir dem obersten Repräsentanten des deutschen Staates glauben sollen, was sich in der Politik gehört, was der Würde des Amtes angemessen ist. Am Ende dieser Werterelativierung, gegen die er ausgerechnet im bürgerlichen Lager mitunter erstaunlich wenig Widerstand gab, war man beim politisch-moralischen Mindeststandard angelangt. Und die Süddeutsche Zeitung fasst es folgendermaßen zusammen. Wulff hat in seiner Zeit als niedersächsischer Ministerpräsident 100 Kleinigkeiten angehäuft, von denen fast jeder einzelne für sich genommen eine Lächerlichkeit war, aber zusammen ein Riesenskandal. Die Welt, eine rechte Zeitung, glaubt, Zitat, es hätte gut sein können, dass Wulff die Affäre im Amt überstanden hätte, wenn er nur von Beginn an mit offenen Karten gespielt, wenn er das schwere Gewicht all dieser Kleinigkeiten erkannt, wenn er sich als der kleine Sünder zu erkennen gegeben hätte, der er offensichtlich war. Naja, die Rechten sind da doch ein bisschen milder, die verurteilen ihre korrupten Klienteler nicht so radikal, wie normale Menschen das tun würden, die anständig sind und die nicht klauen und sie nicht bestechen lassen. Vielleicht noch die Taz Berlin, die Tageszeitung aus Berlin, früher mal links, heute könnte man sagen wertekonservativ, macht Folgendes an dieser Zeitenwende fest. Zitat, die Deutschen tolerieren keine Korruption mehr. Dies ist die eigentliche Nachricht der Affäre Wulff. Die Deutschen konnten nicht verzeihen, dass er seine Ämter missbraucht hatte, um sich als Schnäppchenjäger zu betätigen. Diese deutsche Aversion gegen Korruption ist neu. Offenbar hat sich die Gesellschaft gewandelt, ohne dass die Eliten dies bemerkt hätten. Warum reagieren die Bürger neuerdings? Die regieren nie, die Bürger, die reagieren nur. Warum reagieren die Bürger neuerdings so allergisch auf Korruption und Betrug? Es ist die zunehmende Spaltung der Gesellschaft. Als noch jeder vom Wirtschaftswachstum profitierte, wurde die Korruption akzeptiert. Doch seit die Armut steigt, wirkt es wie Hohn, wenn die Privilegierten ihre Privilegien auch wirklich ausnutzen. Gut, das waren ein paar Stimmen aus der deutschen Presselandschaft zum Thema Christian Wulff. Hören wir den Herrn, den sauberen Herrn einmal selber, wie er sich da jetzt rauswindet in seiner Erklärung. Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Bürgerinnen und Bürger. Gerne habe ich die Wahl zum Bundespräsidenten angenommen und mich mit ganzer Kraft dem Amt gewidmet. Es war mir ein Herzensanliegen, den Zusammenhalt unserer Gesellschaft zu stärken. Alle sollen sich zugehörig fühlen, die hier bei uns in Deutschland leben, eine Ausbildung machen, studieren und arbeiten, ganz gleich, welche Wurzeln sie haben. Wir gestalten unsere Zukunft gemeinsam. Ich bin davon überzeugt, dass Deutschland seine wirtschaftliche und Gesellschaft am besten entfalten und einen guten Beitrag zur europäischen Einigung leisten kann, wenn die Integration auch nach innen gelingt. Unser Land, die Bundesrepublik Deutschland, braucht einen Präsidenten, der sich uneingeschränkt diesen und anderen nationalen sowie den gewaltigen internationalen Herausforderungen widmen kann. Einen Präsidenten, der vom Vertrauen nicht nur einer Mehrheit, sondern einer breiten Mehrheit der Bürgerinnen und Bürger getragen wird. Die Entwicklung der vergangenen Tage und Wochen hat gezeigt, dass dieses Vertrauen und damit meine Wirkungsmöglichkeiten nachhaltig beeinträchtigt sind. Aus diesem Grund wird es mir nicht mehr möglich, das Amt des Bundespräsidenten nach innen und nach außen so wahrzunehmen, wie es notwendig ist. Ich trete deshalb heute vom Amt des Bundespräsidenten zurück, um den Weg zügig für die Nachfolge freizumachen. Bundesratspräsident Horst Seehofer wird die Vertretung übernehmen. Bundeskanzlerin Angela Merkel wird auf der so wichtigen Gedenkveranstaltung für die Opfer rechtsextremistischer Gewalt am Donnerstag der kommenden Woche sprechen. Was die anstehende rechtliche Klärung angeht, bin ich davon überzeugt, dass sie zu einer vollständigen Entlastung führen wird. Ich habe in meinen Ämtern stets rechtlich korrekt mich verhalten. Ich habe Fehler gemacht, aber ich war immer aufrichtig. Die Berichterstattungen, die wir in den vergangenen 2 Monaten erlebt haben, haben meine Frau und mich verletzt. Ich danke den Bürgerinnen und Bürgern, die sich für unser Land engagieren. Ich danke den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern im Bundespräsidialamt und allen anderen Behörden, die ich als exzellente Teams erlebt habe. Ich danke meiner Familie. Vor allem danke ich meiner Frau, die ich als eine überzeugende Repräsentantin eines menschlichen und eines modernen Deutschland wahrgenommen habe. Sie hat mir immer, gerade auch in den vergangenen Monaten und auch den Kindern, starken Rückhalt gegeben. Man sieht diesen sauberen Herrn im Palais Schaumburg, nehme ich an, in seinem Amtssitz. Wo sitzt der eigentlich im Moment, der Bundespräsident? Hat er ein Schloss im Schloss Bellevue oder wo? Ja, wo? Vielleicht sitzt, wo sitzt er denn? Vielleicht sitzt er im Moment auf dem Klo, wer weiß es. Wo sitzt er? Er leider noch nicht im Knast und es ist ja auch ziemlich sicher, in den Knast geht er auch nicht, dass er da nicht hinkommen wird. Ne? Ja. Aber der Arme, er fühlt sich und seine Frau, sie fühlen sich verletzt, diese Armen. Und er war immer aufrichtig. Ne? Und er sieht ja auch tatsächlich so aus, also wenn du so sein Gesicht siehst, ne? Aufrichtig, ehrlich, so wie man sich, wie jede Mutter sich ihren zukünftigen Schwiegersohn vorstellt, ne? Der sieht aus wie dieser Spieler da von Real Madrid, dieser Brasilianer, Kaká, ja, also so ein Milchgesicht, der wirklich kein Wässerchen trüben kann. Aber jetzt stellt sich's raus, dass offenbar wir den Wolf zum Schäfer gemacht haben oder zum Gärtner. Der Bock, ja. Nun ja, es ist so, was wirklich auch man bei dieser Affäre doch anerkennen muss, ist die Tatsache, dass überhaupt jemand wegen dieser Kleinigkeiten, wie das so schön in der Presse auch durchkam, zurücktreten muss. Er hat ja keine riesen Geldbeträge eingestrichen, wie hier gang und gäbe ist. In diesem Land hier in Spanien ist das ja wirklich an der Tagesordnung. Da ist ja nun alles gekauft, was man an Politikern kaufen kann, beziehungsweise die packen ja nur so in die Kassen. Sondern es waren kleine Vergünstigungen, mal hier eine Reise, mal hier ein Hotelzimmer spendiert, mal da vielleicht ein Blumenbouquet für die gnädige Frau. Aber insgesamt hat das doch den Eindruck geschaffen, dass die Leute sagten, sowas wollen wir hier nicht. Das ist nicht unser Präsident. Deutschland ist ja keine Monarchie mehr und der Präsident hat ja ein rein repräsentatives Amt, das ja angeblich alle Deutschen im Ausland und im Inland repräsentieren soll. Gut, es ist ein Glamourposten, da kann man nicht drum rumreden, ein nichtssagender Glamourposten, aber irgendwo besteht da doch ein Bedürfnis bei den Herrschenden, so einen Posten zu haben und zu besetzen. Wahrscheinlich aus sozialpsychologischen Gründen und aus Traditionspflege, wer weiß. Was sagt nun das Angie, das Merkel dazu? Tiefem Bedauern zur Kenntnis genommen. Christian Wulff hat sich in seiner Amtszeit voller Energie für ein modernes, offenes Deutschland eingesetzt. Er hat uns wichtige Impulse gegeben und deutlich gemacht, dass die Stärke dieses Landes in seiner Vielfalt liegt. Diese Anliegen werden mit seinem Namen verbunden bleiben. Er und seine Frau Bettina haben dieses Land, die Bundesrepublik Deutschland, im In- und Ausland würdig vertreten. Ich danke beiden dafür und ich bin überzeugt, dafür gebührt Ihnen unser aller Dank. Der Bundespräsident hat davon gesprochen, dass es ihm nicht mehr möglich sei, sein Amt auszuüben. Tatsächlich ist es eine Stärke unseres Rechtsstaats, dass er jeden gleich behandelt, welche Stellung auch immer er einnimmt. Mit seinem Rücktritt stellt Bundespräsident Wulff nun seine Überzeugung, rechtlich korrekt gehandelt zu haben, hinter das Amt zurück, hinter den Dienst an den Menschen in unserem Land. Ich zolle dieser Haltung ausdrücklich meinen Respekt. Und in diesem Geiste werden die Parteien, die die Bundesregierung tragen, werden CDU und CSU und FDP sich nun beraten und anschließend unmittelbar auf die Sozialdemokraten und Bündnis 90 die Grünen zugehen. Wir wollen Gespräche führen mit dem Ziel, in dieser Situation einen gemeinsamen Kandidaten für die Wahl des nächsten Bundespräsidenten der Bundesrepublik Deutschland vorschlagen zu können. Ich danke Ihnen. Dienst an den Menschen, hat die Kanzlerin gesagt, Dienst an den Menschen. Man sieht diesen Mann in seinen 5.000-Dollar-Anzügen, im Glamour-Pose, die Taschen gefüllt mit allerlei Vergünstigungen, und sie nennt das Dienst am Menschen. Es ist lächerlich, man möchte schreien, wenn es nicht so lustig wäre, man kann ja auch lachen, man kann ihnen auch lustige Effekte beimischen, aber es ist alarmierend, was sich da zusammengebraut hat, die letzten Jahre und Jahrzehnte vielleicht. Und das Ergebnis ist eben das, dass so ein Mann nicht in Handschellen abgeführt wird, sondern dass ihm noch Zucker in den, könnte man sagen, in das Hinterteil geblasen wird, wenn er geht, wenn er sich endlich bequemt, den Posten zu räumen, den er so korrupt innehat. Das ist wirklich nochmal einer drauf, oder? Ja, die Dienste, die er geleistet hat, in unserem Land, sagt die Merkel, siehst du, und da sieht man, dass sich eben doch was geändert hat in den letzten Jahren. Kohl hätte nicht gesagt, in unserem Land, sondern in diesem unserem Land. Nee, Augenblick, darf ich korrigieren, in diesem unserem Vaterland. Kohl hätte das Vaterland da eingepackt. Ja. Gut, so sieht's aus. Wir sind froh, dass er weg ist. Mal gucken, wie lange sich der Nächste hält. Ob korrupt oder betrunken oder was auch immer. Wir werden sehen. Wir werden es erleben, meine Damen und Herren. Diese Figuren, wenn man einmal ganz genau hinsieht, sind natürlich eigentlich doch überflüssig. Für den denkenden Teil der Bevölkerung, den arbeitenden Teil der Bevölkerung, sind diese Leute absolut überflüssig. Sie sind eigentlich nur da, um Mittel zu binden, Finanzmittel, Steuermittel zu binden und die auch privat ordentlich zu verprassen. Man könnte also bequem, ich hatte das letztens mit einem Freund diskutiert, 70% aller Politiker könnte man so entlassen, die sollten arbeiten gehen, und die Gelder, die man damit einsparen würde, das wären ungeheure Summen, die von einem demokratisch gewählten Gremium, nennen wir es Regierung oder nennen wir es sonst wie, verwalten lassen und dann auch wirklich weise und gerecht einsetzen. Damit könnte man jedes Land in wenigen Monaten bzw. in wenigen Jahren sanieren. Darf ich das noch kurz konkreter machen? Ich würde vorschlagen, nicht nur 70% davon ans Fließband zu stellen, und sondern auch die restlichen 30 dann auf Kurzarbeit setzen und prekäre Arbeitsverhältnisse. Besonders diejenigen natürlich an erster Stelle, die diese neuen Arbeitsverträge bzw. die Arbeitsmarktreformen ausarbeiten, die sollte man unter den gleichen Bedingungen auch mal ein Jahr mindestens, ein Probejahr arbeiten lassen und sollte sie dann nochmal an den Schreibtisch setzen und sagen, so, schreib das doch nochmal, mal gucken, was er dann schreiben würde. Das wäre ein Mittel, das diesen Leuten eigentlich ganz gut tun würde fürs nächste Mal. Ja, Sie merken, meine Damen und Herren, wir sind ganz schön wütend auf diese Kaste, die da so dreist und so unverschämt wütet über unseren Häuptern und eigentlich von nichts anderem als von unserer Arbeit lebt. Und uns außerdem noch verhöhnt, demütigt und tritt. Aber aufrechte Leute lassen sich nicht in die Knie zwingen. Ute Lemper. Gesellschaft trifft die Gesellschaft, nur die Gesellschaft, das ist ne Gesellschaft, das ganz Mondänste, oft nicht das Schönste, dafür das Neueste, manchmal das Scheuste, steht wie eine Trappe, geht wie auf Pappe, redet lauter Watte und ist kein Platte und küsst die Hände, als wär's was wär's, und fühlen sich mächtig geehrt. Da möchte man so gerne mal, wenn alles gerade schaut. Da möchte man so gerne mal, ganz kurz und dann ganz laut. Da möchte man es wagen. Da möchte man es sagen, nur ein diskreter, eleganter Schrei. Scheiße. Erledigt. Vorbei. Auf der Gesellschaft rauscht die Gesellschaft, plauscht die Gesellschaft, so ist die Gesellschaft. Man muss vollschaudern, die Nacht durchplaudern und hat seit Tagen sich nichts zu sagen. Das plaudert kritisch und plauscht politisch, löst alle Fragen mit Käse im Magen. Und jeder denkt sich, ach, lass mich in Ruhe, ich höre ja doch gar nicht zu. Da möchte man so gerne mal, wenn alles gerade schaut, da möchte man so gerne mal ganz kurz und dann ganz laut, da möchte man es wagen, da möchte man es sagen. Nur ein diskreter, eleganter Schrei. Scheiße. Erledigt. Vorbei. Nach der Gesellschaft schimpft die Gesellschaft. Die Gesellschaft, das ist eine Gesellschaft. Die Damen und Herren heute sind für modern heute. Nur in dem Falle versagen sie alle. Sie sagen, es war schon im vorigen Jahr schon dasselbe zwar schon, doch eins ist uns klar schon, in ein paar Tagen sind wir nur gemein. Da laden wir sie alle ein. Da möchte man so gerne mal, wenn alles gerade schaut. Da möchte man so gerne mal ganz kurz und dann ganz laut. Da möchte man es wagen. Da möchte man es sagen. Nur ein diskreter, eleganter Schrei. Scheiße. Erledigt. Vorbei. Ja, Frau Ute Lemper, von ihrem Album Entartete Musik. Berlin Kabarett Songs. Die berühmten Kabarett-Songs von Mischa Spolianski, Friedrich Holländer und anderen Größen der Weimarer Republik. Komponisten, die vor den Nazis nachher fliehen mussten und deren Musik und deren Kunst als entartet von den Nazis verdammt wurde, verbrannt, vergessen. Ja, was ist mit Griechenland los, Werner? Hast du dich da kundgetan? Wird Griechenland nun gerettet oder wird Griechenland doch wieder an die Griechen, an die alte griechische Demokratie zurückgegeben, dass die Menschen eine Atempause bekommen und in Ruhe? Wenn man von der alten griechischen Demokratie spricht, dann bleibt meistens draußen vor, dass es eben, wenn man das gesamte damalige Territorium anguckt, überhaupt keine Demokratie war, sondern die, was da Demokratie demokratisch geführt wurde, waren ja nur die Bürger, ne? Und die Sklaven, die hat man gar nicht mitgezählt, aber da geht's jetzt wieder hin zu dieser Art von Demokratie, wo eben der größte Teil der Bevölkerung die Sklaven sind. Gottfried Benn hat einmal über das alte Griechenland gesagt, zwei Wesenszüge zeichnete das alte Griechenland aus, das klassische Griechenland, die Sklavenhalterschaft und die Pädophilie, das heißt Sex und Liebe mit Kindern, besonders mit Knaben. Das waren Wesensmerkmale der griechischen Sklavenhaltergesellschaft. Gut, daran haben wir natürlich nicht gedacht. Wenn ich das Wort Demokratie nenne, benutze ich es doch immer noch im allgemein positiven Sinne, als wäre das ein Wert. Nur mit diesem Wort ist natürlich auch ordentlich viel Schindluder und Missbrauch getrieben worden. Was sich heute alles demokratisch und Demokraten nennt, da möchte man doch schreiend davonlaufen. Zum Beispiel, wer hat uns verraten, Sozialdemokraten? Ein anderes großes Thema sind die Neonazis. In Deutschland wird diskutiert, ob die NPD verboten werden soll. Die Politiker dieser Partei geben sich bürgerlich zahm. Doch in Wahrheit ist die NPD mehr denn je ein Sammelbecken von Rassisten, Hitleranbetern und Verfassungsfeinden. Gründe für ein Verbot gäbe es also genug. Aber, fragt der Spiegel bange, wäre das Verfahren oder wäre ein Verfahren auch klug? Warum nicht? Wäre es klug, Nazis zu verbieten? Oder ist es schlau, Nazis nicht zu verbieten und sie so lange morden zu lassen und hetzen zu lassen, bis sich genug Leute anschließen, dem Hetzmob? Das ist die Frage. Das heißt, wäre es auch klug, ist die Frage, würde man dann dieselben Nazis in den Untergrund drängen? Darum geht's ja vielleicht. Jedenfalls, in diesen Wochen prüfen die Innenminister von Bund und Ländern erneut, ob sie die NPD mal wieder verbieten können. Verbieten sollen. Seit die Zwickauer Terrorzelle und ihre Unterstützer vom sogenannten nationalsozialistischen Untergrund aufgeflogen sind, stellen sich die beiden Fragen, die für ein solches Verfahren entscheidend sind, wie viel Gewaltbereitschaft in der NPD steckt und ob sie aggressivkämpferisch mit, Zitat, Wesensverwandtschaft zum Nationalsozialismus das demokratische System abschaffen will, ob sie mithin verboten gefährlich ist. Sehr naiv, solche Fragen zu stellen. Man braucht nur hingucken, man braucht nur eine Rede von diesen Burschen zu hören, man braucht nur ihre Zitate zu sammeln, man braucht nur einmal zu einer Nazi-Veranstaltung zu gehen. Wir werden gleich gucken, im Internet gibt es da einen jungen Mann, der hat jahrelang bei Nazi-Rockkonzerten gefilmt. Da habe ich ein Video entdeckt vor ein paar Tagen. Ich werde gleich gucken, ob wir das noch finden. Da kann man sich genau kundig machen, was diese Leute denken und was sie machen werden, sobald sie auch nur einen Zipfel von der Macht haben. Sie werden nämlich Lager aufbauen, Leute internieren und abschlachten, genau wie ihr Vorbild Adolf Hitler das getan hat. Die Frage also, wäre es klug, diese Leute zu verbieten? Ich würde sagen, wie dumm muss man noch weiter fragen, um so eine Frage zu stellen? Es ist gerade, so schreibt der Spiegel in einer groß angelegten Reportage, unserer Ausgabe von dieser Woche, die Verzahnung mit Neonazis und anderen Hetz- und Putztruppen der braunen Szene, die diese NPD stark macht. Mag sein, dass die Ultras der freien Kameradschaften, die kein Parteibuch haben, hemmungslos hassen und brutaler zuschlagen als die NPD. Aber ohne die NPD wären sie lokale Splitter- und Spinnergruppen. Nur die NPD bündelt die Rechtsextremisten, sichert ihnen bundesweite Bekanntheit und im Osten auch Bedeutung als Regionalpartei. Umgekehrt sucht die NPD die Nähe der Straßenjungs, ihre rohe Kraft, die immer wieder als rohe Gewalt durchschlägt. Es kann keinen wundern, am wenigsten die Führungsfiguren der NPD, dass einige der mutmaßlichen Helfer der Zwickauer Terrorzelle in der Partei waren oder sind. Denn diesen Staat zu verachten, ist nicht nur Wesenszug der freien Kräfte, sondern auch der NPD. Der Wunsch, ihn zu bekämpfen, ist der Grund, warum es die Partei gibt. Und die Grenzverletzung ist das, was man in diesem Kampf ständig tut. Auch wenn sich die Partei von den NSU-Morden ausdrücklich distanziert hat. Wie weit also geht die NPD, wie tief hinein in die Verbotszone? Innenansichten aus der Partei ergeben heute das Bild einer Truppe, die, und der Spiegel zählt jetzt 5 Punkte auf, die gegen Ausländer und Juden hetzt, die für Adolf Hitler und das Dritte Reich schwärmt, die bis hoch in den Bundesvorstand damit kokettiert, das Land notfalls auch mit Gewalt zu verändern, die Arbeit im Parlament als Möglichkeit nutzt, den Staat zu bekämpfen, die ihre Weltanschauung mit dem Image einer Kümmererpartei kaschiert und damit im Osten tief in bürgerliche Schichten eingedrungen ist. Am Ende gibt es für die NPD ein Ziel, das System zu überwinden, die Demokratie, den Pluralismus. Und das spricht dafür, dass die NPD tatsächlich verboten werden könnte. Eine andere Frage ist, ob man es wirklich tun sollte. Eine Sache, also natürlich stimmt es, dass diese NPD und die einzelnen Leute, die da drin sind, antisemitisch sind, aber es ist doch interessant, um sich eben bei den bürgerlichen Leuten anzubiedern, ist jetzt ein neues Phänomen bei der NPD, dass die ihren Antisemitismus so kaschieren, dass sie sich ganz bewusst pro-israelisch aussprechen, also ganz offiziell die Politik des Staates Israel unterstützen, um diesem Vorwurf des Antisemitismus da den Wind aus den Segeln zu nehmen. Die Nazis haben in ihrem großen Haus, dem sogenannten Tinghaus in Dresden, einen Grill stehen, in den Happy Holocaust gestanzt ist, in Frakturschrift. Der Spiegel schreibt zu diesem Thema Nazis und Antisemitismus, NPD und Antisemitismus. In Wahrheit gehört auch der Antisemitismus in NPD-Kreisen unverändert zum wohligen Gedenken an die Nazizeit. Nicht mal dieses Erbe aus großdeutschen Herren- und Henkersjahren ist ihnen zu schmutzig, zum Beispiel im Berliner Wahlkampf. Da ließ sich Spitzenkandidat Voigt auf dem Motorrad fotografieren und druckte daneben den Slogan Gas geben. Das Plakat hing auch vor dem Jüdischen Museum in Kreuzberg. Das muss man sich mal vorstellen. Gas geben. Die können ja immer sagen, ist ja nur ein Motorrad, ne? Jedenfalls, auch Ausländerfeindlichkeit gilt als Markenzeichen der NPD. Da ist die Partei ganz bei sich und ihren Wählern. Bezeichnend die Aschermittwochsansprache von Pasteurs 2009 in Saarbrücken, Pasteurs, ein hoher Naziführer, als er von höchst gefährlichen Samenkanonen faselte, die der muselmanische Mann immer bei sich trage und mit denen er das reine deutsche Volk bedrohe. Ein Urteil wegen Volksverhetzung ist anhängig, liegt aber noch nicht vor, ist noch nicht rechtskräftig. Ausländer kennt die rassistische NPD in der Daseinsform des Sozialschmarotzers, auf der NPD-Homepage zu lesen, des arroganten Wohlstandsnegers, so NPD-Vorsitzender Apfel, der plündernden Zigeunerbande, ebenfalls Apfel, und, weil immer noch ein paar andere übrig bleiben, als Arbeitsplatzdiebe. Die möchte die NPD allesamt nach Hause schicken. Weil aber die Jugend offenbar nicht mehr weiß, wie man Menschen in Züge pfercht und außer Landes schafft, hatte die NPD im Bremer Landtagswahlkampf ein Online-Computerspiel auf ihre Homepage gestellt. Faust räumt auf. In der Hauptrolle der Bremer NPD-Mann Faust, der möglichst geschickt Ausländer in Züge nach Hause setzen sollte. Ein Online-Spiel der Nazis, Ausländer in Züge setzen und irgendwo hinfahren. Ja, nach Auschwitz zum Beispiel, ne? Vielleicht in ein neues Auschwitz. Wir erinnern daran, vor Jahren hat ein Innenminister, Otto Schily, versucht, die NPD zu verbieten. Das war unter der Regierung Schröder-Fischer. Dabei kam raus, dass die NPD von so viel V-Leuten und Verfassungsschutzleuten durchseucht war und besetzt, dass man darauf verzichtet hat, man hätte sie alle enttarnen müssen. Es waren Dutzende, vielleicht sogar eine Hunderter-Truppe von Staatsangestellten, die offiziell in der NPD sind. Und diese Schmach wollte man diesem Staat, diesem Rechtsstaat oder Rechtsstaat ohne S, nicht antun. Daran ist das gescheitert damals. Es wird wieder an derselben Sache scheitern. Es wird wieder an einem Beweisaufnahmeverfahren scheitern, um einzelne Punkte, wer was gesagt hat, wer das bezeugt, wer das bestätigt. Das Ganze wird versanden, bis eine nächste Regierung kommt und neue Affären das Ganze wieder verdecken und ins Loch des Vergessen geworfen haben. Das ist zumindest unsere Meinung, beziehungsweise meine Meinung. Und weil Karneval ist an diesem Wochenende und am Montag der Rosenmontag, gibt es was vom Rhein. Karneval. Karneval vom Rhein, et Spanienlied. Karnevalslied. Jo. Spanien? Jedes Jahr im Sommer, jeder spielt schon wieder los. Mit Sack und Pack nach Spanien, weil da ja nicht viel kost. Mit Flieger, dann mit Neckermann und Banner, Benidorm. Dort wieder moschen rum und sind so richtig groß in Form. Nene Marie, ist das nicht schön, überall nur kölsche Tön. Der Süde, wirklich Russ, wie bei uns Russ. Ich fährt nur vom Balkon, die Aussicht auf der Dom. Am ersten Abend wird direkt ein Barbecue gemacht. Es wird gegrillt, die Wäsche haben wir selber mitgebracht. Wir trinken Cuba Libre und Sangria bis zum Schluss. Als echte Kölsche fühlt man sich doch überall zu Hus. Nene Marie, ist das nicht schön? Überall nur kölsche Tön. Der Süde, wirklich Russ, wie bei uns Russ. Hier fährt nur vom Balkon die Aussicht auf der Dom. Muss ich um 10 Uhr dann am Strand. Eine Zeitung aus der Heimat und ein Radio im Sand. Um 12 Uhr jeden Mittag im Hotel, es wär mir Koch. Äzezug mit Hemdchen, jedes einmal in der Woche. Nene Marie, ist das nicht schön, überall nur kölsche Tön. Wer ist Süden, wirklich Russ, wie bei uns Russ. Hier fährt nur vom Balkon die Aussicht auf der Dom. Ja, da kriegt man Lust mitzuschunkeln. Das war das Spanienlied. Hier, Kölscher Karneval, hey. Ja. Gut, Rheinländer sind natürlich Karnevalsfans und da muss geschunkelt und gefeiert werden. Zumindest die 3-4 Tage, die man das Vergnügen hat, im Karneval leben zu können. Ja. Dafür dazu im Ötmeier-Sketch. Fuhr dann mit Umbrettchen und dann did it lachen, so wie ne Sonne schien. Und dann did it lachen, so wie ne Sonne schien. Als kleine Fetzer, wo ich ging, bei uns in der Straße. Und fuhr ich mit meinem Rädchen mit drei Jänger durch, ja, da war vielleicht etwas. Et Meiers Kätzchen aus der Ringjas, dat hat mich dann ums mit'm Rädchen gesehen. Und sich dem Tag hatte ich beim Kätzchen ne ganz dicke Stein im Rädchen drin. Mein einste Freundin, das Wort Meiers Kätzchen. Und ich fuhr mit'm Rädchen dafür dazu in et Meiers Kätzchen. Fuhr dann mit Rädchen und dann did et lachen, so wie ne Sonne schien. lachen, so wie ne Sonne schien. Niemandsland 91.4 FM bei Contrabanda, bei Radio Contrabanda. Liebe Hörerinnen und Hörer, wir entschuldigen uns für die Sendestörungen der Woche. Zu Beginn der Woche gab es plötzlich ein großes Problem mit unserem Computer und man hörte Contrabanda entweder gar nicht oder sehr schlecht oder man hörte verzerrte Sendungen. Ich bitte dafür um Entschuldigung. Das Problem ist inzwischen so gut wie behoben. Man muss immer noch mit irgendeiner technischen Raffinesse des Computers rechnen. Der nimmt manchmal Rache an irgendwelchen Leuten, die nicht nett genug zu ihm waren. Aber insgesamt läuft das alles wieder und ist in die alten Bahnen zurückgekehrt. So feiern Neonazis. Hunderte von Rechtsextremen im braunen Rausch. Konzerte wie diese finden regelmäßig in Deutschland und Europa statt. Steige nieder und regiere Deutschland wieder. Zum Himmel heben wir die Hand für den Führer, Volk und Vaterland. Adolf Hitler, steige nieder und regiere Deutschland wieder. Diese Zeiten, das ganze Volk nach Ausgehalten. Und er hat diese verdeckt gedrehten Aufnahmen gemacht, Thomas Kuban. Fast 10 Jahre hat er undercover mit versteckter Kamera im rechtsradikalen Untergrund gefilmt. Jetzt steigt er aus. Über seine Recherche ist ein Dokumentarfilm entstanden, der ab morgen zum ersten Mal auf der Berlinale gezeigt wird. Die Drehs bei Neonazi-Konzerten sind in letzter Konsequenz lebensgefährlich. Wenn man da erwischt würde, würde man mindestens krankenhausreif geschlagen. Wenn Nazis auf einen einprügeln, kann man auch tot sein. Mit Kamera-Spezialausrüstung und szenetypischen Klamotten filmt er verdeckt über 50 Rechtsrock-Konzerte. Für die Dokumentation besucht Thomas Kuban noch einmal die Hallen, wo Nazi-Bands aufgetreten sind und er verdeckt gefilmt hat. Beim Reingehen hämmert nur eine Frage in meinem Hirn. Falle ich auf? Merken Sie was? Wie hier bei seinem ersten Konzertbesuch im Elsass am 4. Oktober 2003. In einem kleinen Ort trifft er auf 800 gröhlende Neonazis. Ständig hat er Angst, aufzufallen. Deswegen bin ich öfters mal auf die Toilette gegangen, um das Equipment zu checken. Das war vielleicht umständlich, bis ich mich zu dem ganzen Technikkram vorgearbeitet hatte. Ich war ja damals sowas wie eine wandelnde Kabeltrommel. Aber hätte ich diese Kontrollen nicht gemacht, dann wäre dieser erste Dreh ziemlich in die Hosen gegangen. Und beim Anziehen hatte ich dann ständig die Angst, guckt irgendwo noch ein Kabel raus, das dich verraten könnte. Also habe ich alles nochmal und nochmal gecheckt. Eines fragt sich Thomas Kuban von Anfang an. Warum können diese Konzerte überhaupt stattfinden? Man muss einfach bedenken, dass hier zum Mord aufgerufen wird. Zum Mord an Ausländern, zum Mord an Juden. Und in dieser aufgeheizten Stimmung, wenn Emotionen geweckt sind, wie es Musik klassischerweise tut, da bekommt man dann eben diese Botschaften in die Köpfe rein. Und das ist gefährlich, insbesondere in die Köpfe von jungen Menschen. Das zeigen auch seine Bilder. Hier feiern neben gewaltbereiten Männern Frauen, aber auch Kinder. Auch sie hören das rechtsradikale Gedankengut und werden so Teil der rechten Bewegung. Die Neonazi-Musikszene wird häufig verharmlost. Da heißt dann, ach, lass sie doch feiern, da tut doch niemand was, die singen halt böse Texte. Aber man sieht nun eben, also allerspätestens seit dieser Terrorfall in Thüringen bekannt geworden ist, die NSU, dass es eben so harmlos nicht ist. Auf das Mordkonto des NSU gehen 11 Morde. Verantwortlich sein sollen Beate Zschäpe, Uwe Mundlos und Uwe Böhnhardt. Schon vor Jahren gab es Lobeshymnen auf die drei, zu hören von der Band Gigi und die braunen Stadtmusikanten. Ein Auszug. Feuern, Kimmer, Verdanst und Schrecken. Der Döner bleibt im Halse stecken. Denn er kommt gerne spontan zu Besuch. Am Döner standen 19 nicht genug. Seine Recherchen führen Thomas Kuban quer durch Europa. Ungarn im Februar 2007. Im ehemals sozialistischen Ungarn steht der Feind inzwischen links. Das Heil wird rechts außen und in nationalistischen Themen gesucht. Ein Paradies für alle Rechtsrockfreunde, die hier ungeniert abfeiern können. Auch hier deutsche Nazis. International ging's zu, hier auf dem platten Land. Und ewig gestrig deutsch. In unseren Herzen, Rudolf S. Weiß auch über Stärke als Kerker und Schmerzen. Ebersdorf, November 2004. Die Polizei ist vor Ort und nichts geschieht. Auch das passiert Thomas Kuban auf seiner Reise durch den braunen Sumpf immer wieder. Es kommt zu Straftaten, es werden Hitlergrüße gezeigt. In Deutschland einfach eine Straftat, die von der Polizei geahndet werden muss. Und trotzdem hat die Polizei nicht eingegriffen. Die singen hier sogar, wir sind Nazis und stolz darauf, auf Volksvertreter, da scheiß ich drauf und so weiter. Das gleiche Bild auch in Österreich, Dezember 2006. Polizisten sind vor Ort, doch sie greifen nicht ein. Hände schütteln und die Beamten verlassen den Saal. Kurze Zeit später zeigt sich der ganze Hass der Szene. Zurück in Deutschland. Thomas Kuban unterwegs im tiefen Osten des Landes. Eine ideale Szenerie fürs Abdriften in rechtsextreme Gefilde. Eine klasse Location für Neonazis. Was für ein Empfang, sogar mit rotem Teppich. Neonazis und ihre Konzerte. Dieser Mann weiß, wie wichtig diese Art von Musik für die rechte Bewegung in Deutschland ist. Thorsten Lemmer, Aussteiger. Zuvor war er jahrelang einer der erfolgreichsten Musikmanager von rechtsradikalen Bands. Wichtig war, möglichst martialisch aufzutreten. Es gab Leute, die kamen da rein und haben gesagt, wir heißen jetzt die Glatzköpfe und fühlten sich unheimlich stark und unheimlich toll. Und dann habe ich gesagt, nee, ihr seid nicht die Glatzköpfe, ihr seid ab jetzt Sturmwehr, weil das sich besser anhört. Sturmwehr lässt sich besser verkaufen. Und dann hatten die, einen Song, der hieß, wir nennen uns jetzt die Wikinger aus dem Norden. Das war mir nicht brutal genug. Und dann hieß eben die CD, zerschlag deine Ketten. Und daraus wird dann eine Erfolgsform. Thorsten Lemmer distanziert sich heute von seiner rechten Vergangenheit, heiratete sogar eine muslimische Frau. Mit Anfang 20 wäre das undenkbar für ihn gewesen. Damals wurde er durch rechte Musik reich. Ich hatte mit 23 Jahren meine erste Rolex-Uhr und ich bin auch immer mehr als ein Auto gefahren und auch immer mehr als ein Motorrad. Aber das genau zu beziffern, das wäre übertrieben. Aber es waren schon mehrere Millionen, die man im Jahr umsetzen konnte mit der Musik. Rechtes Liedgut ist schon seit über 20 Jahren ein florierendes Geschäft. Das Angebot ist groß und die Besucher greifen für ihre Gesinnung tief in die Tasche. Man kann davon ausgehen, dass wenn ein Rechtsrock-Hörer zu einem Konzert geht, er 30 Euro Eintritt bezahlt, auch noch bereit ist, anschließend zwischen, sag mal, das Doppelte, 60 Euro auch auszugeben für irgendwelche Devotionalien. Was gibt's dann da? Sweatshirts, T-Shirts, Unterhosen, Parfüm, Kalender, was das Nazi-Herz begehrt. Auch Thomas Kuban weiß, wofür das Nazi-Herz vor allem schlägt. Rechtsradikale Musik. Je aggressiver, desto besser. Bei seinen Recherchen sammelte er hunderte von CDs, auf denen auch Prominente zur Zielscheibe rechten Hasses werden. Ja, man sieht halt, was da so dabei ist, Zillertaler Türkenjäger, wo hier auch Prominente am Galgen hängen, Sänger der Ärzte beispielsweise, Mola, damals Viva-Moderator. Dann gibt es hier noch von Blatt und Anna, von diesem Neonazi-Netzwerk auch CDs, hier eindeutig mit Hakenkreuz oder auch zum Beispiel Lanzer. Ran an den Feind, einer der Klassiker, Lanzer ja verurteilt als kriminelle Vereinigung. Das heißt, sind alle indiziert auch? Die sind eigentlich verboten, ne? Die hier sind natürlich verboten, klar. Trotz Verbot, bei den Konzerten werden die CDs zum Teil offen verkauft und deren Texte vom Publikum mitgegrölt. Ja, man muss so werden, das gibt das in die Kammer füllen und um das Platz ja eine schöne Schleier will. Mit der Braus und der Frust, wie Dusche sieht das aus? Hey! Fans von Nazi-Musik sind aber nicht nur bei den Konzerten zu finden. Viele Unterstützer aus dem Hintergrund sorgen mit ihrem Geld für immer neue CD-Produktionen. Wohl wissend, dass dadurch der Rechtsrock ständig junge Leute für die rechte Szene gewinnt. Da gab es, sag ich mal, einen niedergelassenen Arzt in Oberhausen, der ohne weiteres mal schnell 50.000 Euro, damals 50.000 D-Mark, gegeben hat und gesagt hat, ja, dann leg mal los, produziert. Böse Lieder, böse Texte. So wird der Nazi-Terror auch weiterhin auf die Straße getragen. Això és Niemandsland. Un programa en alemany. Ràdio Contrabanda, al 91.4, freqüència modulada. Es ist Samstag, der 18. Februar 2012. Die vermischten Meldungen, Katastrophen und kommentierten Nachrichten im Niemandsland. Jo. Die erste Meldung kommt aus Berlin zum Thema Rechtsterrorismus. Sich anfügend an die Reportage über Nazi-Musik, die wir gerade gehört haben. Bei den Ermittlungen zur Terrorzelle Nationalsozialistischer Untergrund, NSU, ist ein sächsischer Video- und Computerspielverleih ins Visier der Fahnder gerückt. Zwei Mitarbeiter dieser Firma, der 35-jährige Pierre J. und der 42-jährige Hermann S., stehen im Verdacht, den mutmaßlichen NSU-Terroristen Uwe Mundlos vor knapp 10 Jahren bei der Beschaffung von Waffen unterstützt zu haben. Den Ermittlungen zufolge war Mundlos unter falschem Namen als Kunde der Firma registriert und tauchte in den Jahren 2002 und 2003 mehrmals dort auf. Über einen der Männer könnte er an eine Pumpgun gekommen sein, die im November im ausgebrannten Wohnmobil der Terrorzelle gefunden wurde. J und S bestreiten die Vorwürfe. Bei Hausdurchsuchungen wurden bei ihnen Schreckschuss, Luftdruck und Dekorationswaffen gefunden, außerdem Nazi-Devotionalien, CDs mit rechter Musik und die Attrappe eines Raketenwerfers. Zum Thema Griechenland-Rettung schreibt der Spiegel in einem lang ausgedehnten Kommentar: Jetzt rächt sich, dass sich Europas Regierungschefs zusammen mit dem Internationalen Währungsfonds IWF und dessen Präsidentin Christine Lagarde bis heute auf keine wirksame Therapie für den griechischen Patienten verständigen konnten. Ein Austritt Athens aus der Eurozone soll wegen seiner unkalkulierbaren Folgen unbedingt vermieden werden. Doch wie der hochverschuldete Staat innerhalb der Währungsunion gesunden kann, ist unklar. Das neue Programm jedenfalls, das die Euro-Retter vergangene Woche mit den Athener Parteien aushandelten, scheint dazu kaum geeignet. 130 Milliarden Euro erhält das sichere Land, doch der gewaltige Geldbetrag macht die Sanierung des Landes nicht zwangsläufig leichter. Zwar wird der untragbare Schuldenberg verkleinert, aber das allein wird kaum helfen. Und während Athens Regierung erneut Löhne, Renten und staatliche Ausgaben kürzt, lässt sich nicht einmal in Ansätzen erkennen, wie das Land nach diesen Rezepten wieder auf Wachstumskurs kommen will. Weiter so Griechenland, lautet im Kern Europas Sanierungsstrategie. Doch nach 2-jährigen Bemühungen glaubt kaum noch jemand, dass auf diesem Weg die Krise zu bewältigen ist. Weder in Athen noch in Brüssel oder Berlin. Hinhalten, zögern, streiten. Finanzminister Wolfgang Schäuble von der CDU macht schon lange keinen Hehl mehr daraus, wie sehr ihn das Parteiengeschacher in Athen nervt. Und Europagruppenchef Jean-Claude Juncker fiel auf die Frage, ob er und seine Kollegen mit Griechenland langsam die Geduld verlieren, nur mit denkbar knappen Worten ein: Ja. Dann haben wir einen Nachruf zu vermelden. Der große Antoni Tapies ist im Alter von 88 Jahren am 6. Februar in seiner Geburtsstadt Barcelona gestorben. Die Bilder des katalanischen Künstlers waren von Anfang an archaisch, schlicht und zugleich schockierend modern. Andere malten mit Farben, er verwendete schon in den 50er Jahren Materialien wie Sand oder Marmorstaub. Manches zeichenhafte Motiv wirkte wie die Urform der Graffiti-Kunst. Tapies hatte ein abgebrochenes Jurastudium hinter sich, als Künstler war er Autodidakt. Seine malerische Schroffheit war auch eine Reaktion auf das, was er erleben musste, den spanischen Bürgerkrieg, die Diktatur und die Verbrechen des Franco-Regimes. Im Ausland erhielt der Künstler viel Anerkennung. Viermal war er auf der Documenta vertreten. Auch das Guggenheim-Museum in New York würdigte ihn. In Spanien brachen für ihn erst mit dem Tode Francos bessere Zeiten an. Seine Ästhetik der Straße gelangte in die Museen, die Verehrung wuchs, seine Freude am Experimentieren blieb. Der große Meister Antoni Tàpies starb am 6. Februar hier in Barcelona. Dresden erinnerte diese Woche am Dienstag an die Bombardierung der Stadt vor 67 Jahren. Im Mittelpunkt stand das stille Gedenken an die Zerstörung und die Opfer der Luftangriffe vom 13. bis 15. Februar 1945. Zugleich wollten sich die Bürger gegen einen Fackelmarsch von Neonazis zur Wehr setzen. Als deutlichstes Zeichen der Mahnung und des Protestes bildeten Dresdner und Gäste zur Zeit der Demos eine Menschenkette um die Altstadt. Werfen wir einen Blick auf die Presse. Der Stern kommt auf seiner Homepage mit folgender Meldung. Poker um Bellevue beginnt. 598 Tage war Christian Wolff im Amt, so kurz wie kein Bundespräsident vor ihm. Jetzt beginnt das Geschacher um einen Nachfolger. Im Kanzleramt beraten die Koalitionsspitzen. Dann gibt es Neuigkeiten von der Berlinale. Es geht um den Run auf die Bären. Wir werden gleich im Kulturblog ein bisschen davon berichten, was so zu erwarten ist von der Filmfront. Die Taz hat auch das Thema Wolf ganz groß als Hauptschlagzeile auf seiner Homepage. Sein Abgang ist ihre Niederlage. Man sieht ein Bild von Angela Merkel. Rechts die Deutschlandfahne, im Hintergrund blass ein Herr in Krawatte. Angela Merkel ist erleichtert. Jetzt muss sie den Schaden begrenzen. Jetzt will sie einen Konsenspräsidenten, um ein Signal für die Koalition zu setzen. Für dringende Fälle steht Ihnen unser automatischer Sündenbock. Dann viel diskutiert auch das Thema Wolf und die Medien. Einmal Stau und wieder zurück. Christian Wolf stolperte auch über seinen Umgang mit Journalisten, schreibt die Taz. Er war überzeugt, er habe bei der Bild echte Freunde gefunden. Dann hat die Taz ein Interview mit dem Boxer Vitali Klitschko. Ich weiß, was Demokratie ist, sagt dieser Mann. Vitali Klitschko spricht von dem Kampf gegen Derek Chisora, über die Gegenwart im Ring, über Muhammad Ali und über sein gesellschaftliches Engagement. Dann eine Frage, die Taz aufwirft. Was passiert mit unserem Atommüll? Die Abrisskosten für 3 alte AKWs in Osteuropa haben sich fast verdoppelt. Der EU-Rechnungshof warnt vor zusätzlichen Ausgaben. Dies gilt vor allem für das AKW Ignalina in Litauen. Und Christenführer Gemayel bei der... Das sind jetzt natürlich keine Ostblock-Probleme mehr, sondern europäische Probleme, die mit dem Geld aller aus der Welt geschafft werden müssen. Europäische Probleme. Das war also die Taz. Ich bin jetzt mal auf die Homepage des globalkritischen Netzwerkes ATTAC gegangen. Globalisierung ist kein Schicksal, eine andere Welt ist möglich. Das ist das große Motto dieser Organisation. Es geht um Eurokrisenproteste. Es gibt eine Aktionskonferenz am 25. und 26. Februar. Da heißt es offiziell erst einmal zur Einführung in das Thema, die Regierenden verstricken sich mit der falschen Krisenpolitik immer tiefer in die Eurokrise. Anstatt endlich den Finanzsektor zu regulieren und Vermögen umzuverteilen, wollen Merkel und Co. alle europäischen Staaten auf eine verhängnisvolle Sparpolitik verpflichten. Diese führt nicht nur in eine ökonomische Rezessionsspirale, die EU steuert mit solchen Maßnahmen auf einen Demokratie-Clash zu. Kein Wunder, dass sich immer mehr Menschen gegen diesen zerstörerischen Kurs auflehnen. Dann gibt es heute eine Demo. Dresden nazifrei. Widerstand gegen Nazis ist nötig und möglich. Am 13. Februar war es erneut gelungen, den Aufmarsch der extremen Rechten in Dresden zu verhindern. An die 6000 Menschen haben sich den Blockaden des Bündnisses Dresden nazifrei angeschlossen, darunter viele Teilnehmerinnen und Teilnehmer einer Menschenkette. Mehr als 2500 besuchten auf einem Mahngang Täterspuren die NS-Verfolgung in Dresden. Und die Neonazis, die zogen mit hängenden Köpfen wieder ab. Jetzt gilt es weiter Farbe zu bekennen gegen rechts. Für den heutigen 18. Februar ruft ein Bündnis zu einer Demo gegen die Kriminalisierung antifaschistischen Engagements und gegen Geschichtsrevisionismus auf. Helmut Kohl hörte, Moskau zu besuchen, erlitt er einen tödlichen Herzanfall. Werfen wir einen Blick auf ein weiteres Presseorgan. Der Freistaat Bayern beansprucht die Urheberrechte an Adolf Hitlers Tagebüchern sowie am gesamten Nachlass des Führers. Als erste Wiedergutmachungsgäste legten 300 Jodler in Amtstracht an der Kreml-Klagemauer feierlich ihre Gamsbärte und eine... Also gucken wir einmal bei der Homepage der ARD. Mal gucken, was da so gekocht wird. Oh. Ja, wer wird Wolfs Nachfolger? Da kommt keine deutsche Zeitung vorbei. Aber dann jede Menge Sport auf der Titelseite. Höfelriesch gewinnt die Abfahrt von die kleine Kugel. Maria Höfelriesch hat die Damenabfahrtspremiere auf der Olympiastrecke im russischen Solschi gewonnen. Transparenter zu machen und gläserne Opferstöcke einzuführen. Diese Meldung ist streng vertraulich und nur für die Händler bestimmt. Gut, werfen wir jetzt einen Blick auf die Berlinale. Schauen wir einmal, was da an diesem Wochenende so an Bären verteilt wird. Viele Kandidaten, kaum Favoriten, wer gewinnt die Bären? Heute Abend, heute Samstag, entscheidet sich, wer die Gewinner der Bären sind. Die gute Nachricht vorweg, das Niveau des Wettbewerbs der 62. Berlinale war nicht annähernd so unterirdisch wie letztes Jahr. Das schreibt die ARD. Doch fehlt es am Ende an einem klaren Favoriten. Es hilft nichts, wir müssen der klugen und fachlich mehr als qualifizierten Jury vertrauen, wenn sie am heutigen Abend, am Samstag, ihre Entscheidungen verkünden wird. Alles andere ist reine Spekulation. Selten war es also derart schwer, einen klaren Bärenfavoriten zu benennen wie dieses Jahr. Fragt man Kollegen nach ihren Tipps, winken diese lächelnd ab. Es herrscht einige Uneinigkeit. Einen glasklaren Favoriten wie den letztjährigen Gewinner Nada und Simin, eine Trennung, gibt es einfach nicht. Selbst der Blick auf die nationalen und internationalen Kritikerspiegel zeigt, dass das Rennen um den goldenen Bären noch völlig offen ist. Das liegt auch an dem recht ausgewogenen Niveau des Wettbewerbs, der die Qualität der letzten Ausgabe um einiges überstieg. Nun gut, auf einen Film kann man sich nach längerem Hin und Her dann doch einigen. Christian Petzolds Barbara gehört auf jeden Fall, so der Kritiker hier in der ARD, auf jeden Fall ausgezeichnet. In diesem Punkt sind sich dann doch alle erstaunlich einig. Aber wofür? Ist das Drama einer ostdeutschen Ärztin, die ihre Flucht in den Westen plant und der die Liebe dazwischen kommt, nicht zu deutsch, um von einer internationalen Jury mit dem höchsten Preis des Festivals ausgezeichnet zu werden? Man kann sich auch vorstellen, dass Nina Hoss, die bereits 2007 für Jella einen silbernen Bären bekam, erneut in die engere Wahl für einen Darstellerinnenpreis kommt. Auch der Preis für die beste Regie könnte an Petzold gehen. Gemäß des Falls, dass es einen goldenen Bären für Barbara gäbe, so wäre es der erste deutsche Gewinnerfilm des Festivals seit Fatih Akin, die Berlinale 2004 mit Gegen die Wand gewann. An einer solchen Entscheidung wäre nichts zu bemängeln. Das Massenmedium macht. Hiermit endet unser Katastrophenblock vom heutigen Samstag, dem 18. Februar 2012. Müde, müde, müde, müde, und ich will mich legen, legen lassen, fliegen lassen und mich nicht bewegen. ich will mich liegen, liegen lassen, fegen lassen und mich nicht mehr regen. Müde, müde, müde, müde und ich will mich liegen, liegen lassen, fegen lassen und mich nicht mehr regen. Ach, mein Mann, wozu habe ich bloß geheiratet und dann noch dich? Immer bist du müde und ich will mich legen, legen lassen, pflegen lassen und mich nicht mehr regen. Müde, müde, müde, müde und ich will mich legen, legen lassen und mich nicht mehr regen. Frau, ach liebe Frau, mir ist flau, flau, flau. Immer Hirsefraß ohne Fleisch. Ach, das macht mich müde. Wenn das Essen besser wäre, würd sich auch was regen. Müde, müde, müde, müde und er will sich legen. Wenn das Essen besser wäre, würd sich auch nichts regen. Ach, du Schlappschwanz, pack dich, du nasser Sack. Immer bist du müde, müde und ich will mich legen, legen lassen meine Massen und mich nicht mehr regen. Müde, müde, müde, müde und ich will mich legen, legen lassen und mich nicht mehr regen. Ich lief weg zu Sir Joscha hin. Und der weiß, wie ich wirklich bin. Müde, müde. Müde, müde. Und ich will mich legen, legen lassen, fliegen lassen und mich nicht mehr regen. Müde, müde, müde, müde und ich will mich legen, legen lassen, fliegen lassen und mich nicht mehr regen. Das macht eine Lust im Bauch und wir singen und tanzen auch. Müde, müde, müde, müde und ich will mich legen, legen lassen meine Massen und mich nicht mehr regen. Müde, müde, müde, müde und ich will mich legen, legen lassen meine Massen und mich nicht mehr regen. Wer hat sie erkannt? Eva Maria Hagen. Tolle Stimme, tolle Lieder. Nicht Liebe ohne Liebe heißt das Album. Da singt sie russische Romanzen, Zigeunerlieder und Balladen. Ins Deutsche gebracht von ihrem Lebensgefährten Rolf Biermann. Das Lied hieß Die schöne Dicke. Wie vorhin angekündigt, morgen eine Großdemo am 19., Sonntag, dem 19. um 11 Uhr. Hier an der Plaza Catalunya geht's los. Und viele, viele, viele Organisationen rufen auf zu dieser Demo. Die Gewerkschaften CGT, CNT, die Assemblea der Jugend Terrassas, die Assemblea der Jugend vom Clot, der Casal de Chobes Chiroc. Ich kann sie nicht alle aufzählen, ich würde hier eine halbe Stunde brauchen. Also wir wollen natürlich nicht verschweigen, dass wer auch aufruft, die Mehrheitsgewerkschaften sind Comisiones und UGT und die haben aufgerufen auch Plaza Catalunya, aber erst um 12 Uhr. Ne? Nun muss man sagen, natürlich für die Mehrheitsgewerkschaften ist es so eine Art Pflichtübung, da hinzugehen und dann können Sie hinterher sagen, wir machen ja was. Und also wer zum Beispiel den Toccio, den Chef von Commissiones, gesehen hat vor zwei Tagen im Fernsehen, dann sagt dieser Typ doch, wir wollen keinen Generalstreik. Aber wir werden mobilisieren und wir hoffen, dass die massenhafte Beteiligung an unseren Mobilisierungen die Regierung dazu bringt, die Arbeitsmarktreform nicht zurückzunehmen, aber doch so ein bisschen noch was dran zu verändern. Also man muss sich wirklich fragen, wo lebt dieser Mann eigentlich? Ne? Es ist echt eine Schande. Und der andere da, der Mendes von UGT, auch so ein Ritter von der traurigen Gestalt. Und es ist schon beeindruckend, wenn man dann diese zwei Männchen da sieht, vor den laufenden Fernsehkameras, so mit gesenktem Kopf, eingezogenem Genick, mit ihrem traurig treuem Hundeblick, wie sie da sitzen und ein bisschen herummaulen. Ne? Ganz anders dagegen ein anderes Pärchen, nämlich die Vertreter der Arbeitgeber, Juan Roussein und der Vertreter von der kleinen und mittleren Unternehmen, weiß jetzt gar nicht mehr, wie der heißt, die sitzen auch von Fernsehkameras, die Kamera war noch nicht eingeschaltet und das Mikro. Und dann sieht man sie da, wie sie miteinander reden, ganz angeregt und aufgeräumt. Sie scherzen, sie lachen. Hat nur noch gefehlt, dass sie sich vor Zufriedenheit auf die Schenkel klatschen. Und dann, kurz bevor die Pressekonferenz dann losgehen sollte, wurde das Mikro eingeschaltet, aber die haben das nicht mitgekriegt. Und dann hört man gerade noch, wie der eine zum anderen sagt, jetzt müssen wir aber mal ein bisschen ernst sein, sonst... Ja, was sonst? Dann würde eben die Öffentlichkeit mitkriegen, dass sie sich darüber freuen, dass sie jetzt das erreicht hatten, haben mit der Arbeitsmarktreform, was sie unter Franco schon hatten. Ne? Aber das darf man natürlich nicht zugeben. Ne? Und aus dem gleichen Grund setzt auch Rajoy dann wieder seine nächste Lüge in die Welt, dass durch seine Arbeitsmarktreform angeblich Gewerkschaften und Arbeitgeber Macht verlieren würden. Also genau das Gegenteil ist der Fall. Ne? Es ist ein Freibrief für das Kapital. Und aus all den Gründen müssen wir morgen auf die Straße, ne? Um diesem Gesindel zu zeigen, was wir von ihnen halten. Und auch, um uns selber mal wieder zu zeigen, dass wir viele sind, ne? Sehr viele, dass wir die 99% der Bevölkerung sind, die sich gegen dieses 1% der Mafia, der Spekulanten, der Reichen, der Banker und ihrer Politiker wehrt. Ja, und jetzt also, dass die Mehrheitsgewerkschaften dazu aufrufen, das sollte also für uns kein Grund sein, nicht hinzugehen. Ich habe leider viele Leute getroffen, die gesagt haben, was, da gehen doch Commissiones und UGD hin, da gehe ich nicht hin. Aber das ist wirklich ein schwachsinniges Argument, darum geht's nicht. Zum einen haben die beiden großen Gewerkschaften zunehmend Probleme wegen einer innergewerkschaftlichen Opposition, ne, die sich anfangen zu wehren jetzt gegen die reformistische und unterwürfige Haltung von ihren Leitungen und sich organisieren. Und zum anderen, wie du schon gesagt hast, gibt es eben auch einen autonomen, kritischen, unabhängigen Block bei dieser Demonstration, der mindestens genauso groß sein wird wie die großen Gewerkschaften zusammen. Wo sich eben die, sagen wir, nicht systemhörige Opposition zusammenfindet. Also das ganze Umfeld vom 15M, Nachbarschaftsvereinigungen, Studenten, Gruppen, die sich gegen Zwangsräumungen organisiert haben, die Betroffenen im Erziehungswesen und im Gesundheitssektor. Also darum geht's. Machen wir die Demonstrationen unabhängig von UGT und Commissiones zu unserer Demonstration. Und deshalb sollte man sich schon eine Stunde vorher, also sagen wir ab 11 Uhr, am Plaza Catalunya treffen, aber an der Ecke mit Puerta de Langre. Die CGT hat aufgerufen mit dem Slogan: Nehmen wir uns die Straße. Sein Recht erkämpft man auf der Straße, auf dem Sofa verliert man es. Und genau das ist es. Arsch hoch, runter vom Sofa, raus auf die Straße. Morgen Großdemonstration ab 11 Uhr am Plaza Catalunya, Ecke Puerta de Langre. Schön und gut, und da ist sie. Schön, dass Sie da sind. Sie müssen gleich rein, auch ja. Christian Petzold, der Regisseur. Die Zeichen stehen ja eigentlich schon relativ gut. Im letzten Jahr waren Sie Jurymitglied. Einen Bären haben Sie auch vor einigen Jahren mitgenommen. Mit welchen Erwartungen gehen Sie jetzt in die Vorführung des deutschen Wettbewerbs? Dass der Film gut ankommt, darauf freue ich mich. Ich freue mich einfach am meisten, dass der Film hier Premiere haben darf. Das ist was ganz Besonderes, auf einem Festival zu eröffnen, also den Film. Wie sagt man, dass der Film geboren wird sozusagen? Ja. Sie spielen eine Ärztin in der DDR, die ausreisen will. Es ist ein Film über die DDR. Ihre Eltern kommen von dort. Was will er uns eigentlich zeigen? Ist es ein Film über Liebe, ein Film über Verantwortung, ein Film über die DDR? Er spielt 1980. Die DDR ist erstarrt und bricht langsam zusammen. Und kann man sich noch leben in erstarrenden Systemen? Das interessiert mich. Interessiert uns vielleicht heute auch. Kann man sich noch im Kapitalismus leben? Ich weiß es nicht. Und Nina Hoss ist eine sehr schmallippige, sehr zurückgezogene und sehr manchmal etwas harte im Film. Also ich dachte schon, was ist jetzt los? Freue mich, dass Sie so freundlich sind und hier noch mit uns gewartet haben. Sie haben ein kleines Wärmepad hier vom Direktor bekommen und jetzt schnell rein. Zu zittern, deswegen habe ich das... Dann schnell rein, es geht los. Und wir wollen Ihnen noch mal kurz zeigen, wie die beiden auf den Teppich gekommen sind. Also alle zusammen natürlich. Also Nina Hoss vorweg, vor dem ganzen Trost der Menschen hier. Und da zittert man natürlich. Das ist Ronald Zerfeld. Er spielt einen Kollegen, einen Arztkollegen. Ein Interview mit der Schauspielerin Nina Hoss über ihren neuen Film Wieder ein DDR-Schicksal, Barbara. Die DDR im Kino, die DDR in der Berlinale, bekannt durch Filme wie Goodbye Lenin und auch Das Leben der Anderen. Filme, die übrigens bei DDR-Bürgern doch anders gesehen werden zum Teil und sehr umstritten sind. Nach dem Motto, Westler drehen unser Leben. Raus mit ihnen. Diese Stimmen kann man auch hören. Aber trotzdem, die Filme sind klasse, die Filme zeigen wirklich einen Aspekt, der Realität war für viele Menschen. Mal sehen, ich weiß nicht, ob du dir diesen Film ansehen wirst, Werner. Barbara, Schicksal einer Ärztin in der DDR. Wahrscheinlich schon. Was gab's denn im Kino? Hast du etwas gesehen die letzten Tage oder letztes Wochenende? Nein, habe ich nicht. Ich war in letzter Zeit nicht mehr im Kino. Ich habe den neuen Film mit George Clooney gesehen, Los Descendientes. Die Nachkömmlinge oder die Nachfahren, wie man die nennen könnte. Ich kann nur sagen, ist ein interessanter Film. Ist ein sehr, sagen wir mal, mildes Familiendrama um einen Vater, dessen Frau plötzlich im Koma liegt. Und er muss sich um die zwei Töchter kümmern. Die eine ist 8, die andere ist 17. Und es ist auch ein teilweise antikapitalistisches Märchen. Es geht nämlich um den Ausverkauf eines Naturparks auf der traumhaften Insel Hawaii. Und das Ganze zeigt einen doch sehr gereiften und gut schauspielernden George Clooney. Ich würde sagen, der Film lohnt sich für Leute, die an solchen Themen interessiert sind. Achtung, ist kein Actionfilm, sondern ist ein nachdenklicher Film, der einen Aspekt zeigt, den viele Familien noch haben. Was mache ich mit meinen Töchtern oder mit meinen Kindern? Die sind schwer zu erziehen. Und was für eine Beziehung habe ich eigentlich in meiner Ehe? Land Alemaniaren aktualitateari buruz irrati programa bat entzuten ari zarete. Kontrabanda irratian 91.4 FM. Ich möchte von hier aus eine Niemandsland-Freundin grüßen, Anais. Die war vor ein paar Wochen bei mir und wir haben zusammen eine kleine Produktion in Szene gesetzt. Es geht um Gedichte von Ernst Jandl. Anais ist Fan von Ernst Jandl. Sie mag diesen schrulligen Wortverdreher und wir haben da etwas zusammen zustande gebracht. Ernst Jandl-Gedichte. Ernst Jandl, Laut und Luise. D'amour die Tür de chair, amour die Tür chez terre, berdauch. Tai der chair lauch am Tür berdur, chair dauch am Tour berdur tai leer. L'amour die Tür de chair. Yes, yes, de senden, me across the mer. Wär ich was not yet, ich like to go sehr. Ich was not yet in Brasilien, yes, nach Brasilien wuld ich like to go. Zu dir mich schauen ich ging und meine ich träume. Lichtung. Manche meinen rechts und links kann man nicht verwechseln. Welch ein Irrtum. Der Atlas. Der Atlas muss den Globus tragen, auf dem der Major, der Matador und ein Bataillon Barone Blumensträuße jagen. Die Mutter und das Kind. Ich will spülen. Spül dich, mein Kind. Flüchtige Begegnung. Augen ins Augen, ins Augen, ins Oh, Frau, was willst du hier auf der Straße und mit den großen, großen Augen? Ernst Jandl, der künstliche Baum. Flatt, flatt, der Vogel flatt. Flatt liegt der Vogel, flatt gedrückt, flatt. Wohin, wohin, dort, dort, der Ort, schön, schön, fort, fort. Die Sonne scheint unterzugehen. Die Sonne scheint untergegangen, die Sonne scheint aufzugehen. Die Sonne scheint aufgegangen, die Sonne scheint. Früh im Frühling Somm, Somm in Sommer, im Sommer Herbst, Herb in Herbst, im Herbst Wind, Wind in Winter, im Winter Früh. Ob rot, ob rot, ob blau, ob blau, ob blau, ob rot, ob rot, ob blau, ob rot, ob blau, ob blau, ob rot, ob blau, ob blau, ob rot. Zum Höll mit den kurzen Gedichten, zum Höllerer mit den langen. Ein Krug, darauf ein Tisch, nein, sondern. Ein Krug, darauf ein Tisch, nein, sondern. Ein Krug, darauf ein Tisch, nein, sondern. Ein Tisch, darauf ein Krug, ja das. I love concrete, I love pottery, but I am not a concrete pot. A fleck on the flag, let's putzen. A riss in the flag, let's nähen. Where's the Nadel? Now, that's getan. Let's throw it, werfen, into a Dreck. That's a Zweck. Die Fahne horch, schlechter als heute, schlechter als heute. Die Fahne horch, mal Arme, mal Armee. Schlechter als heute, schlechter als heute. Mal Arme, mal Armee, die Fahne horch, schlechter als Heu, schlechter als Tee. Über allen Gipfeln ist Ruh, in allen Wipfeln spürest du, kaum ein Hauch, die Vögelein schweigen im Walde, warte nur, balde ruhest du auch. D'amour, d'amour, de chair. Amour, d'amour, de chair. Berdauch. Tai der, chair lauch, am tür, berdur. Chair dauch, am tür, berdur, tai leer. L'amour, die tür, de chair. Tai der, chair lauch, am tür, berdur. Chair dauch, am tür, berdur, tai leer. L'amour, die tür, de chair. Schön, Rosanna, ist toll gelesen, danke. Was machst du nun in dieser Stadt, wenn ihr Herz geschlossen hat? Läden runter, alles dicht, die Ampel schläft bei Neonlicht. Und keiner, der dich fragt, wo drückt der Schuh? Nur ein halber Mond und du. Was machst du nun in dieser Stadt, die keine Antwort für dich hat? Die Bahnhofsuhr ermahnt dich leis, deine Sehnsucht tropft aufs Gleis. Nicht ein schwacher Trost lächelt dir zu. Nur ein halber Mond und du im Niemandsland. Und du den Kopf im Sand. Und du mit diesem bleiernen Gewicht. Bitter Gast in diesem faden Halbmondlicht. Was Was machst du nun in dieser Stadt, wo sie ihr Wort gebrochen hat? Bleibst du oder ziehst du aus? Ein Klingelschild macht kein Zuhaus und keine Seelenruhe deckt dich zu. Wir sagen tschüss, adeo, adios. Werner, du hast noch einen Film anzukündigen. Wir haben noch ein paar Minuten, bitte. Ja, also nicht genau einen Film, sondern ein Filmporträt über Peter Handke mit dem Titel Der schwermütige Spieler. Und zwar am nächsten Dienstag, 21. Februar, 20.30 Uhr, im Theater Jura in der Sala Fabian Puigserver, das ist im Passage de Santa Madrona, 40 bis 46. Eintritt frei. Also dieses Porträt, Filmporträt über Peter Handke, wurde gemacht von Peter Hamm, und zwar für den Fernsehkanal Arte. Dort ist es schon gesendet worden. Und es geht da um verschiedene Interviews, wo eben Handkes Arbeit präsentiert wird. Und nach der Vorführung gibt es dann noch ein Kolloquium mit Peter Hamm. Also nächsten Dienstag, Theater Jura, in der Sala Fabian Puigserver um 20.30 Uhr. Ja, und dann tschüss, schönes Wochenende, alles Gute. Nächste Woche sehen wir uns wieder. Agur. Tschüss, ich verabschiede mich nicht bis nächste Woche, sondern bis morgen. Da müssen wir hin zu dieser Demonstration. Der schwedische Ministerpräsident Fredrik Reinfeldt hat gerade vorgeschlagen, das Renteneintrittsalter auf 75 Jahre zu erhöhen. Wenn wir morgen nicht demonstrieren, wird Rajoy diese Idee aufgreifen. Das Streikrecht wollen sie jetzt auch nicht abschaffen, aber reduzieren. Und das darf nicht passieren. Morgen alle zur Demo. Jo, das war's für heute. Agur, jo, halten Sie die Ohren steif. Die heutige Niemandsland-Sendung wird nächste Woche wiederholt. Wir danken allen Beteiligten. Wir danken besonders dem Bundespräsidenten Wulff. Vielen Dank, Herr Wulff. Und wir danken Angela Merkel für diese tollen Stellungnahmen. Tschüss, adeo, adios. Jo. Stand 6 Milliarden Terror.